Night heute zum letzten Mal mit Uli Brenner. An der Stelle muss ich sagen, 5 Minuten vor 0 Uhr. Viele Leute hier. Ich sage erstmal danke meinen Zuhörern über 8 Jahre. Freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat. Ich habe viele Erlebnisse mit der Club Night haben dürfen, nämlich die Wiesbaden, Hessentage etc. pp. Und an der Stelle möchte ich natürlich auch Markus Hertle, den Erfinder der Club Night, den ganz besonders danken. Jörg Albrecht, Jörg Seebold, alle alte Begleiter. Ich sage an der Stelle tschüss, wir hören uns mit Sicherheit in anderen Radiostationen wieder. Die HXXL Club Night on Tour mache ich natürlich dieses Jahr weiter und DJ könnt auf meiner Homepage nachgucken, wo ich die nächste Zeit bin. Also ich sage tschüss und gehe wirklich mit mehr als einem weinenden Auge. Adele. Freunde, die hier alle hier rumstehen, wollen jetzt nochmal groß Tschüss sagen nach 8 Jahren Club Night. Und Adele.